Herzlich willkommen bei unserer ersten Promi Big Brother Review. Leider erst zur zweiten Folge, da wir in der ersten Folge leider verhindert waren. Aber nun werden wir nach Möglichkeit täglich über die aktuellen Tageshighlights von Promi Big Brother sprechen. Ich bin der Tobi, @herrlange auf Twitter und bei mir ist die... Pia, @kanuhipster auf Twitter. Hallo Pia, alles klar bei dir? Ja, ist es alles klar, vor allem da ich mir jetzt 1,5 Stunden Promi Big Brother angeguckt habe. Dabei sollte es doch eigentlich nur 1 Stunde gehen, aber die Schweine haben einfach knallhart überzogen. Aber besser für uns, so haben wir mehr Zeugs, worüber wir reden können. Also, wir wollen mal direkt keine Zeit mit unnötigem Smalltalk verschwenden. Fangen wir mit unserem ersten Thema an. Ich gehe mal chronologisch durch. Und zwar, Janina Yusufyan, aka das Teppich... Teppichluder. Die Teppichmörderin. Denn Dieter Bohlen ist tot. Er ist beim Koitus mit ihr leider verstorben. Nein, Spaß beiseite. Janina Yusufyan, die, wie wir schon gelernt haben, nicht in einem Teppichladen Geschlechtsverkehr mit Dieter Bohlen hatte, sondern auf einem Zuschneidetisch. Das macht es natürlich viel besser. Jedenfalls fing die Folge damit an, dass Janina Yusufyan wegen Tabak rumheult, denn sie war nicht in der Lage, mit Blättchen eine Zigarette zu drehen. Mit dem Zitat, in Afrika hatten wir es besser. Ja, was soll man dazu sagen? Also, mich hat total schockiert. Vor allem hat mich wirklich schockiert, dass sie einfach keinen Spiegel da unten haben. Man könnte ja, wirklich erwarten, Spiegel. Dass man, wenn man, im, selbst im Keller, müsste es eigentlich Spiegel geben. Ich bin deswegen immer noch verstört. Also ich habe in meinem Keller auch keinen Spiegel, von daher finde ich jetzt das Drama ein bisschen übertrieben. Aber es ist generell so, also man merkt schon, sie ist so eine potenzielle Kandidatin, die, ja, bei der die Nerven ziemlich schnell auf Grundeis gehen, oder was meinst du? Ich denke, das ist so ein bisschen die Larissa von Promi Big Brother. Weil, ich meine, Larissa hat genauso wegen ihren Zigaretten rumgeheult. Ich glaube, im Dschungelcamp ist das auch so gang und gäbe, dass irgendjemand wegen Zigaretten rumheult. Ja, und diesmal hat die Teppichmörderin das halt übernommen. Und ich weiß nicht, ob ich da ein bisschen paranoid bin, dass ich da Parallelen sehe. Vor allem da das Dschungelcamp auch ein bisschen erfolgreicher ist als Promi Big Brother. Aber wir werden sehen, wie sich das Ganze noch entwickelt. Ja. Sie meinte ja auch, im Dschungelcamp hatten die wenigstens echte Zigaretten. War das so? Ja. Stimmt, 3 pro Tag oder so, oder wie war das? Ich weiß jetzt nicht, wie viele die hier zur Verfügung haben. Aber, ja, arme Janina Yusufyan. Tut mir leid. Ganz armes Ding, ja. Ganz, ganz armes Mädchen. Vor allem, dass am... Obwohl, wir wollten chronologisch vorgehen, aber mich hat's wirklich aufgeregt am Ende, dass Claudia Eckenberg... Ja. Okay, Entschuldigung, wir wollten chronologisch vorgehen. Ja. Wir gehen chronologisch vor, wir wollen direkt mal in der Reihe bleiben, denn was als nächstes passiert ist, Wendler und Ronald Schill, die neuen besten Freunde. Zitat Wendler, der Kerl ist mir mega sympathisch. Da haben sich 2 gefunden, oder? Beide gemeinsam im Schlafzimmer, schöne Bilder in meinem Kopf. Vor allem hat man endlich in der 2. Folge von Promi Big Brother auch mal einen Penis gesehen. Jetzt nicht im Zusammenhang mit dem Wendler, was ein bisschen lustiger gewesen wäre, aber eine recht schöne Männerfreundschaft. Ich glaube, aus denen wird noch was. Ja, zum Thema Penis hatte ich mir auch was aufgeschrieben. Jetzt können wir dann doch mal die Chronologie brechen, denn der Wendler, nee, nicht der Wendler, sondern Ronald Schill hat seinen Penis gezeigt beim Schwimmen. Hubert K. auch. Die waren beide nachts unterwegs und Ronald Schill meinte, in den Swimmingpool schwimmen zu müssen. Und ich muss ja sagen, der war echt nicht groß. Wirklich nicht, der war... dick und ranzig. Ich habe eine Frage. Redest du jetzt von dem Pool oder von Schills Penis? Ich rede von Schills Penis. Der Pool, der war ja sauber und quadratisch, was man von Schills Penis nicht sagen kann. Aber wir müssen natürlich aufpassen, nicht, dass wir direkt von Schill verklagt werden. Das könnte natürlich passieren, aber ich weiß nicht. Ich denke nicht, dass er jemals diesen Podcast hören wird. Und das ich denke auch nicht, dass... ja. Ja, von daher, eigentlich können wir alles sagen, was wir wollen, solange wir nicht zu erfolgreich werden. Das. Ich glaube, diese Gefahr besteht nicht. Das nur vorneweg, aber machen wir weiter bei Promi Big Brother, unserem Thema. Ja, ich möchte dann bei Mitchell fortfahren. Und zwar Ela Tass von vom Bachelor, ich kann nicht mal sagen, welche Staffel, hat ein Tattoo. I carry you in my heart. Und der Herr Schill musste natürlich fragen, für wen ist dieses Tattoo? Ja, und für wen ist dieses Tattoo, Pia? Hast du aufgepasst? Also, sie behauptet ja für ihren verstorbenen Opa. Aber ich glaube, da steckt noch eine relativ dreckige Geschichte dahinter, beziehungsweise wollte Sat 1 das so verkaufen. Beziehungsweise wollte der Schill gähnen, dass eine dreckige Geschichte dahinter steckt und hat die ganze Zeit weiter nachgebohrt und wollte die Antwort für meinen Opa nicht akzeptieren. Sat 1 endet daran doch nichts an der Chronologie. Das wird schon genauso passiert sein, wie sie es zeigen. Also, ich glaube nicht, dass da irgendwas bearbeitet wird. Ich glaube, da hast du sogar recht. Mhm. Zwischendurch kam es immer mal wieder zu Einspielern mit Cindy aus Marzahn. Boah, waren die nicht geil? Nein, die waren nicht geil. Ja, das war auch Sarkasmus von mir. Ich konnte nicht mehr sagen, worüber sie überhaupt geredet hat, ja? Ich finde, es war einfach alles nur vollkommen auswendig gelernt und runtergerattert und hatte, ja. Es war einfach nicht witzig. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass irgendwann mal jemand gesagt hat, boah, also die Kommentare von Cindy aus Marzahn zu dem Promi-Big Brother, die waren aber witzig. Ich glaube, es wird aber einfach nie passieren. Aber die haben einen guten Warm-Up dahinter stehen, der das Publikum richtig dazu anleitet, zu lachen, drauf abzugehen. Wobei, eine Sache fand ich lustig bei Cindy, nämlich, sie hat im Archiv von Sat 1 ein bisschen rumgewühlt und so lustige Sachen wie das Sat 1 Politikquiz ausgegraben. Also da hat Sat 1 Mut zur Selbstironie bewiesen. Das hat mir gefallen tatsächlich. Guter Hintergedanke, würde ich sagen, auch eine gute Idee, aber man hätte vielleicht jemand anderen dahin stellen sollen, weil Cindy hat mir die ganze Sache so ein bisschen kaputt gemacht. Ich weiß nicht, ich habe keine Probleme mit ihr, aber bei dem Format, sie wirkt irgendwie ein bisschen falsch da. Also ich habe sehr deutlich Probleme mit ihr, da ich sie sehr eklig finde. Also aus rein ästhetischen Gründen, ich kann mir die nicht angucken. Das geht nicht. Wirklich nicht. Kann ich nicht. Nicht weil ich irgendwas gegen dicke Menschen habe, sondern wegen diesen ganzen Schminkezeugs und ach, diesen Knallgrell. Finde ich furchtbar. Furchtbar. Demnach dürfte sie eigentlich zu diesen ganzen anderen Menschen, Promis, was auch immer es jetzt genau sind, in diesem Haus passen. Von denen macht, damit habe ich kein Problem, aber ich finde sie einfach nicht witzig. Weil die hat einfach nur das stur auswendig gelernt, wo irgendjemand von Sat 1 gesagt hat, das könnte witzig sein und das stört mich. Ja genau, ich habe mir auch hinzugeschrieben, Witze definitiv nicht von Micky Beisenherz. Also, da ist Ibis auf jeden Fall besser. Ich bin ein Star, holt mich hier raus mit dem talentierten Witzeschreiber Micky Beisenherz. Aber fahren wir mal fort, der Wendler. Wir sind wieder beim Wendler. Er labert ohne Ende. Er labert ohne Ende. Wie er da die schöne Story erzählt hat von der Oma, die ihm auf der Straße anspricht. Ja, Entschuldigung, Herr Wendler. Wieso sind Sie denn aus dem Dschungelcamp gegangen? Und er dann direkt so, ja, ich habe dann direkt meine Bodyguards an der Seite getan. Und die mit ihr gesprochen, wie ein normaler Mensch. Ach, ist das nicht ein toller Kerl, der Wendler? Also ich meine, ich bin der festen Überzeugung, dass er nach 3, 4, vielleicht 5 Tagen, wenn es gut läuft, da rausgeht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich so viel vom Dschungelcamp geändert hat. Er braucht jetzt einfach nur wieder ein bisschen Medienaufmerksamkeit, muss er sich ein bisschen in den Vordergrund bitchen, stellt sich jetzt schon da wie der größte Babo, den wir in diesem Haus haben, fühlt sich einfach geil. Ich muss sagen, er ist nicht auf Platz 1 meiner To-Kill-Liste, aber auf Platz 2 definitiv. Er hat zwar noch so einen bestimmten Unterhaltungswert, worüber man sich aufregen kann, auf eine gute Art und Weise. Ich hoffe auch, dass er relativ lange drin bleibt. Aber so an sich, er hat sich nicht geändert. Es ist immer noch der gleiche Wendler vom Dschungelcamp. Ich glaube, das ist genau das, was sie in dieser Sendung haben wollten. Für mich ein bisschen nervig. Ich werde ein bisschen aggressiv, aber ich glaube, das muss einfach. Jetzt kommt mir wieder die schöne Begründung vom Wendler aus dem Dschungelcamp in den Sinn. Er kann nicht ohne Freiheit leben. Und das war jetzt vor 7 Monaten, wo er das gesagt hat. Vor nicht mal 7 Monaten. Und jetzt ist er wieder bei Promi Big Brother, der alte Heuchler. Also ich glaube allerdings, dass er diesmal über die volle Distanz drin bleiben wird. Also ich glaube nicht, dass er vorher rausgeht. Das macht er nicht nochmal. Was ich auch sehr schön fand, als er am Reden war. Ja? Man muss sagen, also solange in seinem Vertrag steht, dass er jetzt die ganze Zeit drin bleibt, dann bleibt er auch drin. Aber wenn es nicht in seinem Vertrag steht, in seinem Vertrag steht ja so einiges nicht. Das haben wir ja langsam gelernt. Mhm. Ja, aber was ich, wie gesagt, noch schön fand, war, dass als er geredet hat, die Melodie vom DDR-Sandmännchen im Hintergrund eingespielt wurde. Und apropos Sandmännchen, Hubert K. Hubert K. schnarcht und wandelt im Schlaf herum. Er schnarcht sehr laut. Die anderen konnten nicht schlafen, das tut mir doch leid, oder? Die anderen tun mir, um ehrlich zu sein, nicht leid. Nur er tut mir ein bisschen leid, weil, ich meine, der Wendler hat zwar gesagt, der Hubert, der ist ganz klar, ja, aber das glaube ich nicht. Ich habe das Gefühl, das ist einfach ein alter, verwirrter Mann, den da einfach nur reingesetzt haben, damit man sich über jemanden lustig machen kann. Und das tut mir ein bisschen leid, aber da ist auch der Einzige. Da habe ich die exakt selbe Einstellung, denn letzte Woche stand in der Welt ein Artikel über Hubert K., dass er an Depressionen erkrankt sei und auch, wie wir in der schönen Webshow gestern von Cindy aus Marzahn, Iba, erfahren haben, ist er manisch-depressiv und einen manisch-depressiven sollte man nicht in so eine Sendung setzen. Das ist meine Meinung. Wie gesagt, das hat fast schon schwer verliebt, Schrägstrich, Schwiegertochter gesucht, groteske Züge. Aber nun ja, vielleicht geht er ja freiwillig. Aber kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar sind wir wieder bei Janine Josefian. Wozu du vorhin auch noch was sagen wolltest. A.k.a. das Teppichmonster oder der Teppichmörder oder wie auch immer. Denn, wie wir ja gelernt haben, es war kein Teppichladen, es war eine Boutique auf einem Zustelltisch. Und sie hat schon ihre erste große Feindin von oben. Claudia Effenberg, was war denn da los? Also, wir können das Ganze ja einfach mal nochmal kurz abspielen lassen. Ja! Boah! Ah! Was macht die denn da? Oh mein Gott! Originalaufnahmen? Copyright von Sat1? Nee, ungefähr ich so. Ich habe mir aufgeschrieben, Effenberg versus Reality Star, weil ich habe mir Reality Star aufgeschrieben, weil ich da wieder nicht wusste, wie die alte heißt. Das musste ich erstmal wieder googeln. Und ja, Claudia Effenberg. Also für mich sind die alle, ich habe die Namen überhaupt nicht drin. Für mich sind das der Sternenhimmel-Typ, die Effenberg, das Teppichmonster, die Teppichmörderin und der Bachelor. Ich glaube, ich brauche auch noch ein paar Folgen, um das irgendwie reinzubekommen, wie die alle wirklich heißen. Jetzt muss ich gleich direkt doch nochmal den Tweet von Holger Klein raussuchen, was er zu Promi Big Brother meinte. Einen Moment, Promi Big Brother. Kenne ich nicht, Dschungelspaß, kenne ich nicht, Schnullernazi, kenne ich nicht, Hafensänger, kenne ich nicht. Das ist ein sehr treffender Kommentar von @Holgi auf Twitter. Und ja, die Campbewohner, die Hausbewohner, sind ja nicht beim Dschungelcamp, haben zum ersten Mal, also die obere Welt hat gesehen, wie es denn da unten aussieht. Und gerade Claudia Effenberg war, wie gesagt, sehr geschockt und auch davon, weil, wie eben besagte Janina Josefian sich verhält, nämlich wie die letzte größte Zicke. Muss dazu noch was gesagt werden? Also nein, eigentlich nicht. Ich fand es ein bisschen hinterfotzig. Also am Anfang dachte ich mir auch, ja, die Claudia, die macht da so einen auf Mutti, ist so ein bisschen nett, kümmert sich um die alle so ein bisschen. Ja, vielleicht gewinnt die das Ding auch, weiß ich nicht, gucken wir mal. Heute hat sich das ein bisschen gewandelt und ich habe wirklich richtige Aggressionen entwickelt. Ja, ich war wirklich auf so einem... Ich laufe hier gleich Amok drin, weil ich einfach so hinterfotzig fand. Ich meine, auch unsere Teppichmörderin, ja, mag vielleicht nicht jedermanns Geschmack sein, aber ich finde, sie ist wenigstens noch ehrlich. Ja, bei ihr weiß man, woran man ist, momentan noch. Vielleicht ändert sich das, ich weiß es nicht. Aber Claudia gibt sich im Vordergrund so, ja, es ist alles gut, es ist alles schön, ich bin so eine Nette. Und dann lästert sie so über einen Menschen, von der sie nur diese eine Geschichte gehört hat. Ich weiß nicht, ob sie es wirklich so fand oder ob sie es nur für die Kameras gemacht hat. Auf jeden Fall hat sie es nicht sympathischer gemacht, wie man ja auch am Ende gemerkt hat. Also ich habe es eigentlich genau andersrum erlebt. Und zwar gestern dachte ich, boah, die Effenberg, die dumme Kuh. Oh, jetzt muss sie dich echt mit der rumschlagen im Fernsehen. Die übrigens nebenbei noch die höchste Gage von allen kriegt. Höher als der Wendler. Und heute dachte ich eigentlich, eigentlich verkauft die sich ganz gut, ziemlich sympathisch, aber trotzdem, wir alle wollen die Effenberg unten sehen. Denn jetzt wird es dann noch zu einem großen Auftreffen kommen, Effenberg versus Janina Josefian. Ich glaube schon, dass die beiden sich ziemlich anzicken werden, es morgen dann ziemlich Krawall werden gibt. Was meinst du? Ich glaube, dem kann ich nur zustimmen. Bis jetzt war noch alles sehr harmonisch, sehr liebevoll. Aber für die Quoten muss ich das ja jetzt erstmal ändern. Genau, die Quoten. Die waren ja sehr gut ausgefallen. 18,9% Marktanteil, beziehungsweise 12,2%. Genau andersrum, 18,9% in der Zielgruppe, 12,12% Marktanteil hatte die erste Folge Promi Big Brother. Und ja, ich denke, die Streits werden auf jeden Fall kommen. Dann gab es auch schon die erste Entscheidung, denn wir durften erstmal anrufen an die 3x die 4 und 3x die 11, wie der Herr Schropp sich so schön versprochen hat. Aber es gab noch eine andere Entscheidung, denn die oberen Bewohner durften abstimmen, wer von unten nach oben kommt. Und die Stimmen haben sich folgendermaßen verteilt. 3 Menschen wollten den Paul haben, 2 die Mia Magma und die letzte Stimme war für Alexandra Rietz von Hubert K. Und was sehr auffällig war, Ronald hat für Julia, also Mia Magma, gestimmt. Bestätigt sich wieder das Vorteil, dass der Ronald nur Ficken und Titten haben will? Ja, ich bin auch der festen Überzeugung, irgendwann wird er auch noch ficken und irgendwas Titten machen. Der festen Überzeugung bin ich. Nein. Ach Gott, das wäre, der überschätzt sich doch selbstlos. Also, die mögen zwar alle sehr doof wirken. Die sind wahrscheinlich auch alle doof. Die sind garantiert alle doof. Aber mit Ronald Schill, einem Rechtspopulisten, das ist ja wirklich ein Rechtspopulist, das ist ja quasi, wie Käffner auf Twitter schön beschrieben hat, der Jörg Haider Deutschlands gewesen. Nee, das machen die nicht. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Naja, also ich denke, es wird halt einfach irgendein Kontakt zwischen irgendjemandem, es muss ja nicht unbedingt unser Schnuller-Nazi sein, vielleicht auch der Bachelor, der kann sowas ja, der kann ja im Fernsehen rummachen, und irgendeiner von unseren Teppichluder-Porno-Bitches, was dann von Sat.1 erstmal so aufgezogen wird, wie das große Ding, Geschlechtsverkehr im Promi-Haus. Was sich am Ende als nicht ganz so spektakulär rausstellen wird, aber irgendetwas muss kommen. Ich meine, die provozieren es ja gerade, ja? Es gibt diesen perversen alten Schnuller-Nazi, dann gibt es die zwei Tussen, die die ganze Zeit im Lack rumrennen. Und es gibt noch andere Menschen, die schon öfters im Fernsehen rumgemacht haben. Also, ich wage, diese These aufzustellen, aber irgendwas wird da passieren. Was mich bis jetzt positiv überrascht hat, der Paul war bis jetzt mir sympathisch. Ich dachte, ich würde den hassen, aber also, ich fand ihn bis jetzt eigentlich ganz nett. Wie findest du den? Also, am Anfang war ich auch eher so, ja gut, der ist da halt. Aber er hat sich wirklich gut geschlagen, wie du schon gesagt hast, da kann ich eigentlich nur zustimmen. Aber der Fokus legt sich auch noch eher momentan auf den Wendler und auf Claudia. Ich traue dem Ganzen noch nicht ganz so, ich könnte mir vorstellen, dass da noch was kommt, aber wahrscheinlich bleibt er einfach der nette Kerl, der bei seinen Freunden im Keller sitzt. Er hat ja auch schon die Challenges gespoilert, die für die Sat.1 sicherlich heute einfach keine Zeit mehr zur Ausstrahlung hatte, dass die unten eine Auto-Challenge machen müssen, indem die Autos wegschieben müssen. Das werden wir sicherlich morgen sehen, aber er hat uns schon mal das Ergebnis gespoilert, dass sie die Challenge gewonnen haben. Also die können wir uns morgen eigentlich auch schon mal sparen. Und dann kam schließlich zur großen Entscheidung, wer muss nach unten. Und da gab es nicht wirklich eine Überraschung, oder? Nein, gab's nicht. Nö, also Claudia hat's getroffen, wie jeder eigentlich erwartet hat. Ich habe ja auch ein SMS geschickt für Ronald Schill, weil ich den einfach nicht abhaben kann. Größte Hackfresse, ich fand den früher schon scheiße, finde ihn heute noch scheiße. Ich finde ihn sogar noch beschissener als früher, der alte Schnuller-Nazi, wie Holgi Klein sagt. Und ja, was glaubst du, wer könnte der Nächste sein, der nach unten geht? Das kann ich nicht sagen. Allerdings warte ich auf den Moment, wenn der Wendler von allen wieder hochgeholt wird, dann der vom Publikum wieder runtergeschickt wird. Allein wegen seinem Gesicht. Ich meine, man hat jetzt schon in dieser Folge, hatte ich jedenfalls das Gefühl, gesehen, dass er gerne nach oben hätte gehen wollen und auch relativ enttäuscht war, dass sie ihn nicht wieder zurückgeholt haben. Also auf mich hat es so gewirkt, als ob er ein bisschen pissig gewesen wäre. Aber vielleicht ist auch nur das typische Wendler-Gesicht, ich weiß es nicht. Also wer wirklich Angst hatte, war hier der Prinz zu Schaumburg-Lippe. Wie heißt der? Max von wie auch immer. Mario, ist mir auch total... Max, Mario, wie auch immer. als es in der Entscheidungsshow, in die Entscheidung ging und sein Name gesagt wurde, dieser Schock in seinem Gesicht, bevor gesagt wurde, dass er es nicht ist. Was mich sehr stört, ist diese übertrieben langen Spannungskunstpausen. Die sind wirklich total übertrieben. Gerade, wo wir schon wissen, wer nach oben geschickt wird, dann noch so eine lange Pause zu machen, so Dschungelcamp-like, aber halt noch drastischer. Das fand ich nicht gut. Ja, in der Zeit hätte man vielleicht auch die Challenge zeigen können, vor allem, wenn man sowieso schon überzogen hat. Einiges hätte man sich sparen können und dafür vielleicht noch die interessanteren, jetzt schon gespoilerten Sachen zeigen können. Aber wer weiß, vielleicht braucht man dafür ein bisschen mehr Zeit, vielleicht war es ja so dramatisch. Das werden wir ja noch sehen. Genau, vielleicht sehen wir das ja bei der Six Late Show, die jetzt auch gerade läuft, mit Jochen Bendel und der Tusse vom Joyce Living Room. Ich komme nicht auf ihren Namen. Wie ist ihr Name? Melissa irgendwas, genau. Die habe ich gestern Abend schon konsumiert. Wirklich sehr sehenswert und sehr unterhaltsam. Fast besser als die eigentliche Sendung noch. Ich mag einfach den Jochen Bendel. Zum Abschluss unseres ersten Podcasts noch die kleine Frage. Was glaubst du, wer hat momentan die höchsten Favoriten, Promi Big Brother zu gewinnen? Ich kann es nicht sagen. Vielleicht sogar der Bachelor Paul Janke. Aber ich kann es noch nicht sagen. Trotzdem Paul Janke. Mein aktueller Favorit ist Aaron Troschke, der von Wer wird Millionär, der wird einfach auf lange Dauer durch Sympathie bestechen und am Ende gewinnen. Vor allem, weil er ist halt der Normalste von allen. Vermute ich. Weiß man noch nicht. Ich glaube, da passiert auch noch was. Bis jetzt war er relativ sympathisch, hat auch einige recht witzige Sachen gesagt, war ein bisschen frech. Aber ich glaube, da kann es zum Beispiel zwischen ihm und dem Wendler auch noch so ein bisschen Beef kommen. Das wäre eigentlich wünschenswert. Also es wird sowieso noch sehr viel Beef geben, gerade unten. Was ich auch so schön fand von Ronald Schill, der gesagt hat, als Paul davon sprach, dass alle beim Duschen zugucken können. Ronald Schill so, die Dusche ist also unten, ich könnte da also auch zugucken. Aha. Das scheint ihm ganz gut gefallen zu haben. Hast du noch eine kleine Anmerkung zur heutigen Sendung? Willst du noch irgendwas loswerden? Nein, außer das stand nicht in meinem Vertrag. Das stand nicht in ihrem Vertrag. Dann bedanken wir uns fürs Zuhören. Wir hören uns dann hoffentlich wieder morgen. Eure Tobi. Euer Tobi und eure Pia. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüssi.